Paranoid.

zwischendurch, sag ich mal, hast du Spaß dabei, deine Musik zu präsentieren und den Leuten gefällt das einfach nur und du bist draußen und du merkst halt so, wie es immer weiter, geht, sag ich mal. Szene. Klar ist die Szene abgefuckt, sie war schon besser. Aber das Ding ist immer, was du als Mensch draus machst, wie du dich fühlst dabei. We'll be right back. lang und so geht Tag für Tag ganz still ins unbekannte Land. Und eines Tages, Baby, werden wir alt sein. Oh Baby, werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können. Und die Geschichten, die wir dann stattdessen erzählen, werden traurige Konjunktive sein, wie einmal bin ich fast einen Marathon gelaufen und hätte fast die Buddenbrooks gelesen und einmal wäre ich beinahe, bis die Wolken wieder lila waren, noch wach gewesen und fast hätten wir uns mal demaskiert und gesehen, wir sind die gleichen und dann hätten wir uns fast gesagt, wie viel wir uns bedeuten, werden wir sagen. Und dass wir bloß faul und feige waren, das werden wir verschweigen und uns heimlich wünschen, noch ein bisschen hier zu bleiben. Wenn wir dann alt sind und unsere Tage knapp und das wird sowieso passieren, dann erst werden wir kapieren, wir hatten nie was zu verlieren. Denn das Leben, das wir führen wollen, das können wir selber wählen. Also lass uns doch Geschichten schreiben, die wir später gerne erzählen. Lass uns nachts lange wach bleiben, aufs höchste Hausdach der Stadt steigen, lachend und vom Takt frei die allertollsten Lieder singen. Lass uns Feste und Konfetti schmeißen, sehen, wie sie zu Boden reisen und die gefallenen Feste feiern, bis die Wolken wieder nieder sind. Und lass mal an uns selber glauben, mir egal, ob das verrückt ist und wer genau guckt, sieht, dass Mut auch bloß ein Anagramm von Glück ist. Und wer immer wir auch waren, das mal werden, wer wir sein wollen. Wir haben schon viel zu lange gewartet, lass mal Dopamin vergeuden. Der Sinn des Lebens ist Leben. We'll be right back. habe nur ein einziges Interesse. Ob ihr lebt oder krepiert, ist mir egal. Ich will euch tanzen sehen.

uns Kohle verdient. Weil du wirst es nicht lieben und niemals ohne mein Bier. Ich schließe die Kündes auf Apartment, wenn die Party komplett ist. Monika, Sarah, Melinda von Instagram auf meine Gäste. Mit Uli, der Kippe, Soda in Drink. Der Chick will, dass ich für sie so lange sing. Sie will mich intim. Ich kooperiere nicht ohne mein Team. Die Sonne scheint durch die Gardine. Auf Farbe und wo mein Kind. Kokain in der Kabine zu zweit. Der Tod hat die Todespapiere verteilt. All meine Arabs sind heute Latino. Schicker geht passe wie Boys in Amigos. Sie best will enjoy, dass die Homies dran zieht. Gesmoked wird nie. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ohne mein Team. Ballons dran. Die geformt sind Monster. Wie andere Edelpuffer trägst du einen düsteren Blick. So düster Lana Del Rey, wär sicher neidisch auf dich. Sagst, dass das dein Schicksal ist, dass du ab jetzt für immer traurig bist. Doch sorry, daran glaub ich nicht. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Wie oft bin ich heute, wird ein schöner. Weißt du, Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Wie oft bin ich heute, wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut. Zwischen Winter rein und alle alten Zweifel heraus. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Grapefruit zum Frühstück. Siehst du, ich versteh dich. Das ist erstmal nur eine These. Ich glaube, ich versteh dich. Es ging mir schon mal ähnlich wie dir. Das weiß ich auch zu wenig über dich. Dein trauriges Gesicht, das erinnert mich an mich. Du erinnerst mich an mich. Weißt du, letztes Jahr in etwa in genau dem gleichen Zeitfenster. Jetzt hab ich mit stumpfen Schwertern mich und auch Gespenster bekämpft. Ich lag jeden Tag nur im Bett und hab dir Fragen gestellt. Wie zum Beispiel, was ist Bild und Plan auf der Welt? Für all das Kopfzerbrechen, die gefährlichen Gefechte und Duelle gegen mich zerrten sehr an meinen Kräften, bis ich mir mit weißen Flaggen nachts den Frieden angeboten hab. Weil ich, wenn ich gewinne, auch am Ende bloß verloren hab. Ich wollte immer wie die anderen sein, nur dass das absolut nichts bringt und dass das absolut nicht geht, weil es die anderen ja schon gibt. Der Tag, an dem das klar war, war für mich der erste Neubeginn. Und heute kann ich sagen, dass ich meine beste Freundin bin. Weil so Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner. Weil so Dinge werden wahr, wenn man sie oft genug sagt. Sie oft genug, heute wird ein schöner Tag. Komm, wir machen mal das Fenster auf, das Radio laut. Es frischen Winter rein und alle alten Pfeifen herauf. Wenn du fest daran glaubst, dann wirst du glücklich. Und heute gibt es Great News und Frühstück. Und all die schönen Dinge auf der Welt, das kann kein Zufall sein. Man hat es Mutter Erde nicht. Und wir beide in der Küche und noch Coldplay. Und vor allem Grapefruit zum Frühstück. Und eins noch, mit einem Beinbruch gehst du auch zum Orthopäden. Deshalb kannst du ja vielleicht mal mit einem Psychologen reden. Deshalb bist du nicht verrückt. Also auch nicht mehr als ich in deine Summertime. Fährt es ab und zeig mir dein Gesicht. Ich will dir so vieles sagen. Zum Beispiel nicht fragen, so wie gerade nicht ertragen. Nicht mal heim. We'll be right back. etwas weniger, eventuell. Tja, ich hab's versucht. Und wissen Sie, für eine Weile war es ja so, wie ich mir das immer vorgestellt hatte. Ich war einer von euch. Und das fühlte sich gut an. Die Menschen sahen mich endlich so, wie ich mich selbst sah. Mehr kann man doch nicht erwarten. Doch vielleicht tat ich das. Vielleicht wollte ich am Ende nicht mehr Gleicher unter Gleichen sein. Ich wollte besser sein als alle anderen. Doch leider geht das nicht ohne Blessuren ab. Das bedeutet nicht, dass man aufgeben soll. Man ruht sich aus, leckt seine Wunden und geht wieder auf die Bank. Das Leben wird mir noch ein Set geben. Und diese Gelegenheit ergreife ich. Vielleicht wollte ich am Ende nicht mehr Gleicher unter Gleichen sein. Yes. unter Millionen. Ich bin einer. nichts mehr groß zu besprechen. Wir haben uns entfernt. Wir haben irgendwann kaum nicht mehr gefragt, wie es dem anderen geht. Und ich weiß, das wäre leichter zu begreifen, wenn es einen großen Knall gegeben hätte, aber da war nichts. David ist derjenige, der sich verändert hat, nicht ich. We'll be right back.